Zur inneren Sicherheit gibt es in Banz viele Fragen. Aber leider hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf die vielen Fragen nur wenig Antworten. Er kann nichts dazu sagen, wie viele Grenzübergänge überhaupt von der Bundespolizei kontrolliert werden, und antwortet nicht wirklich auf die Frage, wieso er das Angebot Bayerns nicht annehme, bayerische Landespolizei zur Grenzsicherung einzusetzen. De Maizière verweist auf die Rechtslage und will bayerische Polizei eigentlich nicht anfordern. Dann wäre die Rechtslage so, dass die bayerische Polizei auf Weisung der Bundespolizei arbeitet. In diesem Moment wirkt der Bundesinnenminister wie ein Rechthaber und Bürokrat, weil er keine politischen Lösungen entwickelt, sondern auf die Zwänge verweist. De Maizière räumt Personalengpässe ein. Daher könnten die Kontrollen nicht wie gewünscht durchgeführt werden, sagt er. Deutlich konkreter wird dagegen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er spricht von Differenzen und verlangt mehr und intensivere Kontrollen. Wir erwarten von Bayern aus eher auch, dass die Grenzkontrollen eher noch weiter verstärkt werden müssen, weil hier doch nach wie vor einiges unterwegs ist. Herrmann listet im Gegensatz zu de Maizière auch auf, wie wenig die Bundespolizei an den deutschen Außengrenzen präsent ist. Was de Maizière nicht erklären kann, liefert sein bayerischer Kollege. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stand sagen, wo an welchen Grenzen die Kontrollen stattfinden. Der Schwerpunkt der Bundespolizei liegt bei den drei Autobahnübergängen von Kufstein, von Salzburg und bei Passau. Aber auch da nicht rund um die Uhr. Dabei hatte der Bundesinnenminister sogar eine Zusage mitgebracht. Er ist bereit, die derzeitigen Grenzkontrollen über November hinaus zu verlängern. So wie die Lage sich heute darstellt, würde ich dafür eintreten, dass wir auch über Mitte November hinaus, auch an der österreichisch-deutschen Grenze, Grenzkontrollen durchführen. De Maizière hat es nicht leicht im Banz. In den Augen der CSU gilt er als Bremser, und dann liefert am Morgen auch noch ein Gast aus Tirol, Landeshauptmann Günther Platter, Argumente für die umstrittene Obergrenze. Es lohnt sich, dass wir hier auch der Bevölkerung sagen können, wie es weitergeht. Das größte Problem ist ja, dass es eine Angst vor dem Ungewissen gibt. Der Besucher aus Tirol ist so etwas wie ein Kronzeuge für die CSU, weil er berichtet, dass eine Obergrenze funktionieren kann. In Österreich liegt sie bei 37.500 Zuwanderern. Derzeit haben wir 28.000 Asylbewerber, und ich gehe davon aus, dass diese Grenze eingehalten wird. Platter spricht auch über den Brenner und darüber, dass Österreich den wichtigen Alpenübergang dicht machen würde, sollten wieder deutlich mehr Flüchtlinge aus Italien kommen. Wir haben das Grenzmanagement eingeführt, das heißt, dass innerhalb kurzer Zeit auf Knopfdruck die Grenze kontrolliert werden kann, direkt an der Grenze, und aber auch, dass Zäune aufgestellt werden können. Der Tiroler ist ganz nach dem Geschmack von Fraktionschef Kreuzer. Der schimpft schon lange über die laschen deutschen Kontrollen, auch heute wieder. In anderen Bundesländern wird teilweise die Außengrenze überhaupt nicht kontrolliert. Und es gibt auch Länder, die keine Schleierfahndung haben. Somit ist hier die Einreise vollkommen ungehindert möglich. Damit ist schon am Morgen klar, dass die nachmittägliche Aussprache mit dem Bundesinnenminister kein Spaziergang wird. Als die Wagenkolonne des Berliner Ministers Banz erreicht, sagt Kreuzer nur: Ich hoffe, dass es nicht allzu intensiv wird.